Kabumm, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kabumm, Junge! Heute reden wir über die wohl großartigste, herrlichste, wundervollste und beste Videospielreihe aller Zeiten, und zwar Monster Hunter. Da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir denjenigen eingeladen, den ich mit Monster Hunter so dermaßen angefixt habe, dass er sich jedes einzelne, glaube ich, fast gekauft hat. Und zwar den guten Markus. Hey Markus! Hey ho! Also, um nochmal anzureißen, wie bist du denn zum Monster Hunter gekommen? Du hast es gerade schon erwähnt. Du hast mir so lange in den Ohren gelegen. Hey Markus, doch andauernd diese MMOs. Und ich mag keine MMOs, weißt du doch. Spiel Monster Hunter, da hast du dasselbe nur im Singleplayer. Ja, und dann habe ich mir Monster Hunter Ultimate für den DS gekauft. Und ja, gefühlt genau. 200 Stunden später bin ich irgendwie wieder in der Realität angekommen. Ja, das passiert, wenn man Monster Hunter spielt. Wer Monster Hunter nicht kennt, Monster Hunter ist ein Action-Rollenspiel, kann man tatsächlich sagen. Es wurde vertrieben von Capcom und erschien damals im März 2004 in Japan und dann im Mai 2005 bei uns in Deutschland. Das allererste Mal damals auf der PlayStation 2. Dieses Spiel, wie der Name schon sagt, also es geht halt darum, dass man halt Monster jagt und aus diesen Monstern kann man Waffen bauen, indem man verschiedene Elemente von ihnen sammelt, wie Hörner, Haut und so weiter. Und man kann aber auch Rüstung bauen. Und das ist das mega riesengroße Motivierende daran, dass du immer weiterkommen möchtest, dass du regelrecht verzweifelt nach einem Teil suchst von einem diesen Monster und halt immer eine bessere und coolere Rüstung bauen möchtest. Nicht nur das. Ja, was ist es denn auch für dich? Hat auch den Charme, ich habe die Rüstung und während ich diese Rüstung baue, kriege ich schon die nächste freigeschaltet, um planen zu können. Wow, ich habe das Monster platt, ich habe alle Gegenstände gesammelt, aber jetzt will ich das größere Monster tot machen. Jo, ja. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn der ganz Dicke am Ende irgendwann mal auftaucht, während so einer kleinen Popelmission. Oh ja, der dich das einfach umhaut und du willst ihn töten. Ja, das stimmt, ja. Also es ist halt auch, also Diese Spiele haben eine unglaublich geile Lernkurve, weil es ist sehr japanisch angehaucht. By the way, also es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr japanisch. Also man landet öfters als Spielfigur, die man sich aussuchen kann, egal ob männlich oder weiblich, landet man in einem Dorf und für dieses Dorf erledigt man Quests. Die Anfangsquests sind dann halt wie zum Beispiel, ja, ich bring mir mal drei Pflanzen. Ich so, okay, gut, bring ich dir drei Pflanzen. Die nächste Quest wäre dann, ja, bring mir mal fünfmal Honig. Du bringst ihm fünfmal Honig. Und dann heißt es dann, draußen wurde ein relativ großes Monster gesichtet. Geh doch mal hin und schau es dir an. Und dann geht man dort in die Wildnis hinein und schaut sich dieses Monster an und dieses Monster greift einen an. Und dann kann man es, und dann kann man es bekämpfen. Und dann kann man es sozusagen jagen, deswegen Monster hat. Ja, wobei das auch manchmal ganz irre Wege nimmt. Geht auf eine Mission, sucht ein Monster und währenddessen verliert man sich im Erz suchen, Pflanzen suchen, dann ist die Tasche voll. Ja, genau. Eigentlich ist es ziemlich grindy. Also man grindet schon sehr hart. Aber das, ich weiß nicht, das ist eins der Dinge, die mir halt richtig, richtig Spaß machen in dem Spiel. Allein das, wenn du rausgehst in diese Wildnis und du hast halt keine Erfahrungspunkte-Leiste, du kriegst keine Erfahrungspunkte, du siehst nicht die Lebensanzeige von dem Monster, was du jagst. Du musst tatsächlich drauf aufpassen, was du tust. Das finde ich halt so cool an dem Spiel. Das motiviert mich halt, dieses Spiel unendlich lang zu spielen. Und jedes Einzelne, was ich bis jetzt gespielt habe. Was mich persönlich auch noch motiviert, ist halt, dass jedes Rüstungsset verdammt gut aussieht. Muss ja, einfach lassen. Es gibt einige Rüstungsset, die sehen, naja, aus wie das vom Ketsu. Das ist halt ein riesengroßes Monster, was im Prinzip aus zwei Anussen besteht. Es ist wirklich hässlich. Es hat auch nicht gerade die beste Rüstung. Aber es gibt halt coole Rüstungen, wie zum Beispiel, wenn man einen großen Bär erlegt, Dann kann man sich so einen Helm bauen. Also als weibliche Figur hast du dann einen Helm mit so Bären, mit so kleinen Öhrchen dran. Das sieht halt extrem niedlich aus. Dann denkst du dir, ja, ich brauche die komplette Rüstung dazu. Oder du jagst Käfer und machst aus ihnen ein, also für die weiblichen Charaktere, wohlgemerkt, ich spiel tatsächlich nur weibliche Charaktere, weil die Rüstung halt einfach am besten aussehen, meines Erachtens. Und du kriegst halt sein Schmetterlings-Outfit, das ist halt es. Die Rüstungen sehen so mega geil aus. Mein erstes Monster Hunter übrigens war damals bei einem alten Kumpel, der hatte das für die PlayStation 2. Das war so einer, der hatte immer alle Spiele und der hatte dann Monster Hunter für die PlayStation 2. Also habe ich mir das mal angeschaut. Damals bin ich nicht reingekommen, weil dann ich hatte keine Ahnung von dem Ding. Bin halt mit dem nächstbesten riesengroßen Schwert in die Pampa rein und habe festgestellt, ja, die Waffen sind ganz schön schwer zu meistern. Unterschiedliche Schwierigkeiten finde ich bei den Waffen. Was am einfachsten ist, zumindest ging es mir so, war der Hammer. Seitdem liebe ich es, den Hammer zu spielen. Ich nehme selten was anderes. Also wenn man Anfängern tatsächlich sagen soll, hey, wenn jemand zu dir sagt, hey, ich möchte mit Monstern da anfangen, welche Waffe könnte ich denn nehmen? Dann rate ich tatsächlich meistens zu Schwert und Schild. Also wenn du wirklich anfangen möchtest, rate ich dir zu Schwert und Schild. Schwert und Schild macht zwar relativ wenig Schaden, aber dafür bist du schneller im Kampf. Du kannst dich schneller bewegen, du hast halt weniger Schaden, dafür machst du mehr Schaden gleichzeitig. Also machst halt schneller Schaden. Und du kannst auch ein bisschen blocken, was auch relativ cool ist. Der Hammer, es ist halt... der Hammer, muss man sich vorstellen, es ist kein kleiner Zimmermannshammer, der in der Hand hat und dann versucht, auf den Schuppen eines Drachen rumzukloppen. Nein, dieser Hammer ist circa... ja, gute 10 Meter groß, 5 Meter breit. Und den schleppt man halt mit sich rum. Allgemein, die Waffen sind halt wirklich riesig. Das gibt ja auch dieses Großschwert, was der Name auch schon sagt. Das, ich glaube, da würde Cloud aus Final Fantasy VII einen Weinkrampf kriegen, weil sein Schwert wäre vermutlich zu klein dafür. Direkten Vergleich, ja, wahrscheinlich sicher. Ja, wie gesagt. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, du hast mir dasselbe mit den Waffen gesagt am Anfang. Ich soll Schwert und Schild nehmen, weil ich auch in den MMOs gern Tank spiele, aber ich bin mit dieser Waffe überhaupt nicht klargekommen. Kaum hatte ich den Hammer, ging's los, dann konnte ich ein Monster nach dem anderen erledigen. Ja, aber Schwert und Schild, zu wenig Schaden. Ja, es ist für Anfänger ist es okay, wenn man es mal ausprobieren möchte. Also ich habe halt auch mich damals mit Schwert und Schild versucht, da habe ich gesagt, oh, das ist echt nicht einfach. Den ersten richtigen Teil, den ich übrigens gespielt habe, war damals die PSP-Version. Die erste PSP-Version, und zwar Monster Hunter Freedom. Das war der erste Teil nochmal als Remake für die PlayStation Portable, also für die PSP. Die habe ich damals gesuchtet wie ein Irrer, weil ich damals einem Streamer zugeschaut habe, Justin Carmichael, Jovario, der ist leider schon verstorben, und der war von Monster Hunter so dermaßen begeistert und hat halt stundenlang Monster Hunter gespielt mit seinem besten Kumpel, Hope of Chaos, die ich auch gerne gucke. Auch heute noch. Und die beiden haben mich richtig erst auf Monster Hunter scharf gemacht. Weil ich dachte, oh, das gibt ja voll die coolen Techniken. Und wenn du das Monster halt besiegt hast, dann humpelt es weg und versucht vor dir zu flüchten. Und du musst ihm halt hinterher. Und das sieht schon geil aus. Und dann habe ich mir die PSP-Version geholt. Und habe ich festgestellt, dieses Spiel ist unglaublich gut. Und meine Waffe, meine absolute Lieblingswaffe in diesem Spiel, bis zum heutigen Tage, ist das Langschwert. Es sieht aus wie ein riesengroßes Katana. Oh ja, das habe ich auch mal probiert, weil als wir zum ersten Mal im Multiplayer waren, habe ich dich ja damit gesehen und dachte, hey cool, es scheint richtig Schaden zu machen. Dann habe ich es auch genommen. Erinnerst du dich noch, wie ich nichts getroffen habe? Ja, dann hast du dich gefragt, wie machst du das? Wie schaffst du damit zu treffen? Es ist halt, du musst die Waffen tatsächlich beherrschen, weil du kannst, wenn du dir das so anschaust, kannst du wirklich nur in einem 4-Grad Radius angreifen. Du kannst ein bisschen quer angreifen, aber du kannst tatsächlich nur gerade, links, rechts, nach hinten angreifen. Weil wenn du dir die ganzen Moves anschaust. Also macht auch gerade den Charme aus. Bei Monster Hunter, wie du richtig gesagt hast, man levelt nicht den Charakter, sondern ich finde, man levelt sich selbst. Genau. Richtig, ja. Also man wird halt wirklich von Monster zu Monster wird man einfach besser. Man wird erfahrener, man kennt die Monster, man weiß, wie sie sich verhalten, man weiß, was sie jetzt genau tun werden, man weiß, wie die Phasen sind, in die sie übergehen. Man weiß, wenn man sich ducken muss, man weiß, wenn man ausweichen muss. Das finde ich halt einfach nur großartig. Also ich bin schon regelrechter kleiner Veteran, was das angeht. Deswegen lässt du einen wichtigen Schritt aus, der mir sehr oft passiert, gerade bei einem neuen Monster. Welches? Das Sterben. Ja, okay, ja. Du vergisst einfach zu sterben, weil du ein Veteran bist. Ja, ich sterbe schon, auch oft, wenn es mich überrascht. Oder wenn ich einfach nicht damit rechne, dass es mich jetzt ins Gesicht springt und versucht zu fressen. Oder wenn ich wie immer mal nicht auf meine Lebensanzeige achte. Weil man hat nämlich eine eigene Lebensanzeige, die man auch auffüllen kann mit Tränken und mit anderen Dingen, die man aber auch vor dem eigentlichen Kampf vergrößern kann. Wie zum Beispiel, es gibt ein Bad oder man tut vorher was essen im Spiel selber und danach hat man halt eine längere Ausdauerleiste, die man übrigens braucht zum Angreifen, zum Beispiel für den Hammer. Oder man hat eine längere Lebensleiste, damit man ein bisschen mehr aushält. Aber die Lebensleiste, zumindest soweit mir es bisher bekannt ist, kriegst du wirklich nur vor Start des Abenteuers nach oben. Ja, ja, kriegst du auch. Ausdauerleiste, da gibt es auch Gegenstände, kannst du im Kampf nochmal erweitern. Ja, genau, ja, genau. Weil gerade beim Hammer ist es wichtig, weil da geht die Ausdauer sehr schnell nach unten. Oh ja, vor allem wenn du ihn auflädst und dann deine Wirbelattacke machst. Aber damit knockt man die Viecher halt leider aus. Dann liegen sie am Boden und dann kann jemand mit einem fetten Breitschwert herkommen und den Schwanz abschlagen zum Beispiel. Richtig, ja genau. Das ist auch eine coole Sache in Monster Hunter. Du kannst die Monster, wie schon gesagt, mit einem großen Hammer tatsächlich K.O. hauen. Es fliegen so kleine Sternchen über dem Schädel und dann kannst du halt noch, ich zum Beispiel würde dann mit meinem Langschwert, würde dann auf den Schwanz von dem Viech einhauen und würde ihn dann abtrennen und den kann man dann auch noch carven. Das heißt halt auch noch Sachen abnehmen davon. So kommt man überhaupt an die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Weil manchmal braucht man ja gezielt Horn oder ein Schwanzstück und das kriegt man leider nur, indem man mehr als nur eine Waffe beherrscht. Ha, genau. Das ist das Coole daran. Weil man muss nicht nur. Also du kannst nicht einfach, ja, ich mache jetzt einfach hier Bogen. Bogen reicht mir, ja, aber du kommst nicht weit, weil du brauchst tatsächlich noch eine andere Waffe, weil wenn du zum Beispiel ein Horn von einem riesengroßen Dinosaurier brauchst, dann ist der Hammer dafür am besten geeignet, weil du ihm damit das Horn abhauen kannst. Ja, ansonsten, zumindest soweit die Internetstatistiken, kriegst du es ja auch als Belohnung, wenn du das Monster erledigt hast, aber nur ganz selten. Ja, es gibt tatsächlich, bei Monster Hunter ist das meistens so, du baust an einer Rüstung, ne, und dir fehlt genau ein kleines Teil, um diese Rüstung zu verenden. Zum Beispiel eine Schuppe von einem Wraithian, das ist ein großer Drache, der Feuer spuckt. So, du jagst dann diesen Wraithian, mehrfach, ungefähr 25.000 Mal, so wie ich, und kriegst dieses Teil einfach nicht. Ums Verrecken nicht. Egal, ob du ihn betäubst und einfängst, das geht nämlich auch. Wenn du ihn so lange schwächst, dass er humpelt, kannst du ihn danach mit einer Falle lahmlegen und danach so Betäubungskugeln ins Gesicht werfen und er schläft ein. So werden sie gefangen. Und du kriegst sie auch nicht, wenn du ihn mehrfach umbringst. Das ist das Prinzip bei Monster Hunter. Irgendwann kriegst du dann dieses Teil, na, was du unbedingt haben möchtest und brauchst. Und danach kriegst du es nur noch. Richtig, aber bis du das Teil bekommen hast, sitzt du eigentlich schon längst wieder an der nächsten Rüstung. Richtig, eigentlich schon, ja. Wenn du, ja, bis auf bin halt immer noch dran, den Wraithian zu jagen. Ja, du hast da mehr Ausdauer. Ich krieg eine neue, coole Rüstung und dann vergesse ich das letzte Teil, was mir bei der alten fehlt und will die neue Rüstung haben. Ja, ich will mir die Rüstung komplett haben. Aber Monster Hunter hat keine Story. Das muss man dazu sagen, es hat keine epische, große, oh ja, hier sind Monster und so weiter. Nein, es hat keine Story. Es hat einfach nur, du bist jemand, der in ein Dorf kommt und du hilfst halt den Leuten. Mehr ist nicht. Mehr ist es nicht. Mehr war es nie. das reicht ich halt, auch vollkommen aus. Ja, das reicht auch meines Erachtens vollkommen aus. Es hat bis jetzt in jedem Teil wunderbar funktioniert. Du hast dich bist da reingekommen in das Dorf, hast den und hilfst den Leuten und besiegst halt die Monster. Und so kriegst du halt bessere Rüstung, besiegst immer größere Monster und gefährlichere und beeindruckendere Monster. Und bis du halt irgendwann zum Mega-Endmonster kommst. Oder dann halt auch noch zu einem Elder Dragon. Also zu einem richtig, richtig, richtig bösen Viech. Das finde ich halt nur cool. Aus Videos. Das finde ich halt cool. Ja, wie gesagt, ich habe dann ewig lang Freedom gespielt. Wohlgemerkt, die PSP-Version hatte damals die beschissene Angewohnheit. Du hattest nur ein Thumbstick. Das heißt, du konntest dich nur mit dem Thumbstick bewegen. Und die Kamera musstest du drehen. Mit den entweder konntest du das einstellen mit den Pfeiltasten, ne? Mit dem Pad, oder aber, wie ich es gespielt habe, mit der sogenannten Klaue. Ich habe dann oben mit Quadrat und mit Kreis die Kamera gedreht. Klingt noch beschissener als beim 3DS. Ja, das war eine ziemlich beschissenere Besteuerung, ja. Beim 3DS hattest du dann später die Möglichkeit, du konntest dir so ein Schiebepad Pro holen, was meines Erachtens aber die Steuerung absolut nicht verbessert hat. Und konntest das Spiel dann halt so spielen, aber ich habe es meistens gespielt. Ich habe den, also bei dem normalen 3DS, bei dem neuen geht es ja mit diesem Mini-Thumbstick. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall immer auf diesen Touchscreen halt, da konntest du so ein virtuelles Steuerkreuz anbinden und da habe ich es immer benutzt. Ja, das hat so lange gut funktioniert, bis du mal unter Wasser gekämpft. Oh Gott, ja. Oh, unter Wasser kämpfen, furchtbar. Freedom erschien übrigens am 1. Dezember 2005 für die PlayStation PSP in Japan und im 12. Mai 2006 in Deutschland. Da war es schon relativ cool erfolgreich, vor allem in Japan. Das Spiel ging in Japan so ab, vor allem der erste Teil. Die haben so dermaßen viel Geld damit verdient. Es gibt so einen Sänger in Japan, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Der Kerl hat, ich glaube, in Portable Third, das letzte, was es für die PSP gab, hat der Kerl, glaube ich, 600 Stunden. Wow. Also die spielen das da wirklich mit einer Intuition, das ist so krass. Die spielen ihre Mittagspause, spielen die Monster Hunter im Zug, während sie unterwegs sind. Das finde ich halt so cool. Bei uns sind diese Spiele so dermaßen Nische, dass manche Teile bei uns gar nicht erschienen sind. Ja, ich wäre auch nicht drauf aufmerksam geworden, wenn du es mir nicht irgendwann in die Hand gedrückt hättest. Ja, ich habe dir irgendwann die 3DS-Version in die Hand gedrückt und gesagt, hier, jetzt spielst du Monster Hunter. Und nach circa einer halben Stunde, ein bisschen eingefummelt, war er extrem begeistert. Ja, ich erinnere mich an dem Tag nur noch, dass du irgendwann gesagt hast, du kannst es zwar auch mit zu dir nehmen und dann war es schon 12:30. Ja, genau. Bei uns gab es dann auch noch Freedom 2, das erschien am 16. Februar 2006 in Japan und ein US- bzw. EU-Release gab es, also Freedom 2 gab es dann schon, es kam halt dann ein bisschen später, so am 9. September 2007, Portable 2 war halt im Prinzip der zweite Teil, der damals nur in Japan erschien, der kam dann zu uns auf der PSP. Der war vorher für die PS2 und dann kam er zu uns für die PSP. Dieses Spiel hat sich nach dem ersten Tag 500.000 Mal in Japan verkauft. In der ersten Woche 780.000 Mal. Und im März 2007 hat sich dieses Spiel 1 Million Mal verkauft. Das zeigt ist, halt, dass es absoluter Kult in Japan ist. Das ist der Hammer. Also für so ein Spiel unglaublich cool. Dann gab es Monster Hunter Frontier, was es bei uns nie gegeben hat. Das war für ein exklusives Xbox Japan Spiel. Das war ein MMO tatsächlich. Das war wirklich MMO-like. Das gab's aber bei uns nicht. Gab's auch keine Möglichkeit, das bei uns zu spielen, weil es war für die Xbox und du kannst halt keine Xbox-Spiele importieren und dann halt einfach spielen. Es sei denn, du hast eine umgebaute Xbox. Und wenn, dann müsstest du dich über eine VPN einwählen und das wäre halt komplett Blödsinn. Also halt, das kam leider nie zu uns. Sehr schade. Hätte ich gerne mal ausprobiert. Dann gab es Monster Hunter Tri. der nur für die Wii erschien und dann ja, dann gab es, ja genau, Monster Hunter Tri, das nur für die Wii erschien, gab es am 1. August 2009. Nintendo übernahm den Vertrieb, da haben sie ein sehr großes Ding mit Nintendo gehabt und das kam dann auch am 23. April 2010 nach Deutschland. Und gab es auch cooles weiteres Zubehör, da gab es glaube ich auch so eine Special Edition, so eine Schatzkiste mit so einer extra kleinen Figur und so weiter. Und es hat dann auch so langsam Andrang gefunden, obwohl es immer noch viele Dinge gab, die bei uns halt leider nie erschienen sind. Trotz dessen. Dann gab es aber auch noch Monster Hunter Freedom Unite. Das Spiel heißt nicht umsonst FU, weil das Spiel ist schwer. Das Ding ist richtig schwer. Ich hab's hier stehen für die PSP. Also das Ding ist schon ziemlich hart. Monster Hunter allgemein, sobald du auf eine gewisse Ebene der Monster kommst, wird's immer hart. Ja, kommt drauf an, ne? Also, eins meiner absoluten Lieblingsfeatures ist halt der Multiplayer. Das ist das erste Spiel, was ich im Multiplayer so gerne spiele, weil ich es wirklich mit random Leuten spielen kann und du trotzdem jede Menge Spaß dabei haben kannst. Aber auch ungemein an der Community. Das stimmt allerdings, ja. Die Community ist größtenteils wirklich sehr gut. Ist eine wirklich sehr, sehr gute Community. Die ist hilfsbereit. Ich habe für die PlayStation 3 habe ich eine nur in Japan erschienene exklusive Version. Es war Portable Third HD Edition. Das gab es für die PSP und dann als HD-Version für die PlayStation 3. Das heißt, das Spiel ist komplett japanisch. Aber es ist Monster Hunter. Es ist so einfach zu verstehen. Es ist so wunderbar einfach zu verstehen. Und da gab es ein kleines Programm namens Ad Hoc Party. Und da konnte ich mich einwählen und dann auf Servern spielen. Und das gab tatsächlich, hat sich mal aus Jux und Dollerei, habe ich einfach mal ausprobiert, ob ich auf irgendeinen Server draufkomme. Und da kam ich auf einen Server mit nur Japanern und die haben mir geholfen. Mit denen konnte ich das Spiel spielen, ohne Probleme. Die Community ist der Hammer. Deswegen glaube ich, möchte ich behaupten, das einzige Spiel, was du gerne online spielst. Ja, es ist das einzige Spiel, was ich gern mit anderen Leuten online spiele. Das stimmt allerdings, ja. Obwohl, mittlerweile gehört auch Overwatch dazu. Aber dennoch, ich liebe Monster Hunter, ich liebe die Reihe. Ich find's großartig, dass es immer mehr Anklang findet hier. Vor allem durch die 3DS-Titel. Ich weiß noch, 3 Ultimate hat sich relativ gut verkauft. Dann kam 4 für den 3DS zu uns und es war instant weg. Ja, am ersten Verkaufstag, du hast es, wenn du es nicht vorbestellt hast, nicht mehr gefunden. Ja, dann ging dasselbe mit Cross. Es kam raus für den 3DS, es war weg. Es war nicht mehr auffindbar. Es war zum Beispiel bei uns im Elektronikladen, standen wir dann halt davor, na, und dachten, wow, leer. Nicht schlecht. Aber es ist ein Nischenspiel, kauft bei uns keiner. Will keiner kommt haben. Langsam aus seiner Nische raus. Ja, Gott sei Dank. Jetzt vor allem mit dem Teil, der in wenigen Tagen erscheint. Und zwar Monster Hunter World. Wo wir beide schon die Beta angespielt haben. Was sagst du zu der Beta von Monster Hunter World? Ich habe die Beta irgendwann aufhören müssen, weil ich nicht mehr weiterspielen durfte, weil sie zu Ende war. Aber das mal beiseite. Ich habe es mir angeschaut und das Erste war, ich habe 5 Minuten auf den Beta-Bildschirm gestarrt und mir nur die Melodie angehört. Bevor ich die erste Mission überhaupt gestartet habe. Der Soundtrack ist so großartig, aber auch bei jedem Monster Hunter ist der Soundtrack gigantisch. Ja, und dann, als ich die erste Mission gespielt habe, für die man nur 20 Minuten Zeit hat, habe ich mich erstmal in der Gegend verloren, weil es sieht so gigantisch gut aus. Ja, das stimmt. Ich war überrascht, dass ich auf einmal richtig Lippen runterrutschen kann. Oh ja, oh, das kannst du sogar deinen Vorteil nutzen mit dem Hammer. Du kannst richtig. Kannst dich mit deinem Hammer nämlich, während du rutschst, wegstoßen und dann so eine Wirbelattacke machen. Oh, es ist herrlich. Richtig, und da habe ich mich drin verloren. Absolut. Oh. Erstmal ausprobieren, die neuen Gegebenheiten, wie ist die ganze Physik-Engine und es ist einfach gigantisch. Es ist fantastisch. Ich liebe dieses Spiel, es ist absolut fantastisch. Und ich freue mich tierisch, wenn es endlich bei mir ankommt. Ich habe dafür extra Urlaub genommen. Haha, Schlaf. Wer braucht Schlaf? Niemand. Ich brauche nur Monster Hunter. Für mich ist schon beschlossene Sache, dass es die nächsten 2-3 Monate so 100% meiner Freizeit fressen wird. Oh Gott, ja. Also ich freue mich tierisch darauf. Das Spiel wird absolut fantastisch. Ich habe mir auch alle Betas angeschaut bis jetzt. Ich hatte so viel Spaß. So gut geworden. Unglaublich. Also ich freue mich drauf. Absolut. Aber es hat mir sogar einen ganz neuen Aspekt gegeben, weil ich zum ersten Mal tendiere, einen Mann zu spielen. Ja, weil auch da die Rüstungen cool aussehen. Erstens das und die Kerle sehen auch mal richtig gut aus. Ja, nicht nur das. Eine Machart. Es war, früher ist es so, bei den älteren Teilen von Monster Hunter war der Character Creator war relativ spärlich, mit ein bisschen Aussehen vom Gesicht, ein bisschen Haare, Stimme, Augenfarbe und so weiter. Das ganz neue Monster Hunter, Monster Hunter World, hat, du kannst im Prinzip alles ändern. Echt? Du kannst deinen weiblichen Charakter aussehen lassen wie Daenerys aus Game of Thrones. Echt? Ja. Das habe ich gar nicht gefunden, weil ich war schon begeistert mit dem ersten Bild, das ich bekommen habe. Ne, das war ja nur so Standarddinger. Aber der eigentliche Character Creator ist dann im Hauptspiel. Das heißt, du kannst wirklich alles Mögliche verändern. Ach du Schande. Brauche ich ja erstmal einen Tag, bevor ich überhaupt mit dem Spiel loslegen kann. Ja, das hast nicht nur du gesagt, glaub ich. Aber gut, bei mir, ich bin da nicht sonderlich zippelig. So, ja, Standard. Andere Frisur, Haarfarbe, Name passt, Ende. Los geht's. Ja, aber wenn so ich es ändern kann, dann will ich es ändern. Cross übrigens, es gibt auch eine Wii Switch-Version, die kommt demnächst. Das ist Double Cross. Das ist eine erweiterte Version von der 3DS-Version. Die kommt nur für die Switch raus und für den 3DS. Aber noch nicht jetzt, weil jetzt bringen sie erstmal es ist übrigens von Capcom, die Spielerei, bringen sie erstmal Monster Hunter World raus. Macht auch Sinn, nicht gleich zwei Monster Hunter Titel auf einmal zu verheizen. Nee, ich glaube, die haben das so gesagt, dass sie jetzt erstmal Monster Hunter World rausbringen und dann circa in einem halben, dreiviertel Jahr müsste dann das Double Cross für die Switch rauskommen. Das also ist passend, wenn man endlich wieder Gedanken für andere Spiele bekommt. Ja, genau. Das ist allerdings wahr. Also ich freue mich persönlich absolut tierisch auf dieses großartige Spiel. Es wird verdammt viel Freizeit bei mir einnehmen. Ich werde, glaube ich, sehr lange nichts anderes mehr spielen. Was gut ist, weil dadurch spart man sich ganz schön viel Geld. Ja, und so kann man sich dank Monster Hunter Konsolen kaufen. Oder wie in meinem Fall durch Monster Hunter schon fast genötigt sein, eine Konsole zu kaufen. Du erinnerst dich, wie lange ich um die Wii U rumgeschlichen bin, bis du gesagt hast, guck mal, da gibt's ein Bundle mit Monster Hunter drin. Oh, ja. Was? Wie? Warum habe ich die jetzt gekauft? Oh ja, da gab es Monster Hunter Freedom Unite. Nein, nicht Freedom Unite, Quatsch. Monster Hunter... Monster Hunter 3 Ultimate war das. 3 Ultimate, richtig. Da gab es dann auch zum allerersten Mal den Multiplayer auf dem großen Bildschirm, was dann auch cool war, was dann auch wunderbar funktioniert. Die Server sind klasse, du hast keine Lags, es sei denn, jemand hat eine schlechte Verbindung und nimmt eine Quest an, dann merkst du, dass derjenige Lags hat. Dennoch, also ich finde, es ist eine großartige Spielereihe, die man unbedingt gespielt haben muss. Tatsächlich. Es müssen mehr Leute Monster Hunter spielen. Da wäre ich so dafür. Also, ich bin da geteilter Meinung, weil natürlich bin ich dafür, dass es immer bekannter werden soll. Aber es soll auch bitte, bitte nicht so enden wie diese ganzen großen Hype-Spiele, wie zum Beispiel Overwatch, wie du es vorher genannt hast, weil das macht die Community so kaputt. Na, das wird nicht so enden, glaube ich. Weil da werden, ich glaube, bei Monster Hunter wird es so sein, es werden sehr, sehr viele Leute werden sich dieses Spiel holen und sich's anschauen, weil das vermutlich ihr erstes Monster Hunter sein wird. Sie werden es eine Zeit lang spielen und dann wird sich diese riesen Leute werden sich dann langsam verkleinern auf die Spieler, die das tatsächlich extrem interessiert. Ja, das ist richtig, aber wenn es halt wirklich sich so stark verbreiten würde wie die anderen, die so groß im Kommen immer sind, hast du halt eine ziemlich Zeitspanne, eine blöde Community. Ja, das ist wahr, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Was ich übrigens auch sehr cool finde von Capcom tatsächlich, ist, dass die alle DLCs, die bis jetzt für die Spiele erschienen sind, waren kostenlos. Alle. Ausnahmslos. Das fand ich sehr geil. das heißt, das auch beim Kauf des nächsten Spiels. Ja, das heißt, du bekommst Event-Quests, wo du zum Beispiel, wenn du beschienene Monster besiegst, zum Beispiel gab es im Portal the Third, konnte man, wenn man verschiedene Dinge erledigt hat, konntest du Metal Gear Rüstung freischalten. Das heißt, du konntest deinen männlichen Charakter aussehen lassen wie Snake oder deinen weiblichen Charakter aussehen lassen wie The Boss aus Metal Gear Solid 3. Oder auch die Katzen. Es gibt ja auch Katzen, die haben wir gar nicht erwähnt. Das sind seine kleinen Begleiter, die mit dir rumlaufen, die dich heilen, die mit dir Zeug aufsammeln können. Die kannst du dann aussehen lassen. Solid Snake zum Beispiel. Was halt. Die alles Mögliche aussehen lassen. Ja, genau. Du kannst dann auch für die Rüstung freischalten und Waffen freischalten und die dann halt auch aufrüsten. Und die helfen dir dann im Kampf, was ich cool finde. Und die werden auch immer aktiver in die Kämpfe mit eingebracht. In Portal Bastard zum Beispiel gab es eine Farm. Da konntest du Sachen abfarmen. Zum Beispiel konntest du fischen. Du konntest verschiedene Katzen auf Erkundungstour schicken. Du konntest Käfer von den Katzen einfangen lassen. Oder du hast sie in einen kleinen Schubkarren geschickt. In eine Mine. Und da haben sie dir 1000 Diamanten mitgebracht. 1000 Sachen, 1000 Erze. Es ist halt, wir sind großartig, auch für Katzenliebhaber, hervorragend. Ja, aber gigantisch spannend war bei dem Begleiter, als du ihm einmal einen Helm verpassen konntest, wo er dein Grill wurde. Ja! Oh, das war so genial. Das war in 3 Ultimate, da gab es keine Katzen, da gab es so komische kleine, eins sah aus wie eine lebende Nuss und das andere sah aus wie so eine lebende kleine Imkermaske. Cha-Cha hieß es, stimmt, ja. Da konntest du ihm einen Helm verpassen und dann hast du auf seinen Helm riesengroße Fleischstücke braten können. Was aber auch wohl, eins der coolen Features ist, das Braten von Fleisch. Was wohl den besten Spielesound überhaupt hat. Oh, so herrlich. Wie gesagt, man der hört Soundtrack, ihn immer wieder gern. Ja, der Soundtrack ist gigantisch. Das Spiel allgemein ist der absolute Hammer. Ich finde halt, jedes einzelne ist halt fantastisch. Das sind regelrechte Lobeshymnen, die ich hier sage. Aber es ist so. Naja, es ist aber auch gerechtfertigt. Ich meine, überleg mal, ich war früher begeisterter Fan von wirklich MMOs, weil man ausschließlich mit anderen Spielern zusammenspielt, um zu grinden. Und jetzt freue ich mich am Freitag schon aufs Monster Hunter, sodass ich mir sagen kann, hey, es wird den ganzen Abend nur noch gegrindet, weil ich die erste Rüstung haben will. Oh ja. Oh, ich kann es kaum erwarten. Hast du eigentlich Monster Hunter Stories gespielt? Also ich bin mir da nicht so sicher. Also ich hab's angespielt. Weil ich hatte tatsächlich auf einer Convention die Möglichkeit, es über einen gewissen Zeitraum zu testen und anzuspielen. Ist es tatsächlich wie Pokémon nur mit Monster Huntern? Also mit Monstern? Ich würde es in der Stunde, die ich es gespielt habe, beschreiben wie Pokémon nur in cool. Also Digimon. Nein, für Erwachsene. Oh. Weil du kannst diese Monster, die du zähmst, auch wirklich reiten, als Reittiere benutzen. Flugtiere, also du schaltest dir wieder alles selber frei. Es liegt an dir, wie weit du in der Welt wieder kommst. Aber es ist halt nur ein Ausblick aus einer Stunde. Du Rambo-Ross reiten wär schon lustig. Okay. Ja, es war mir zu niedlich irgendwie, weiß auch nicht. Es kam mir Monster, zu niedlich. Die brutal über. Aussehen. Richtig, ich brauche. Ja, das sehen sie ja in The World. Holy hell. Hast du. Ist dir der Diablos begegnet? Nein, leider nicht. Oh Gott. Ich muss ihn jagen. Das erste DLC wurde auch schon angekündigt für Monster Hunter World, und zwar der Devil Joe. Mit seinem Megakinn, die Gewürzgurke, die alte. Oh Gott, das wird herrlich. Ich freue mich drauf. Hast du eigentlich mal von diesen ganzen, hast du mal so ein Monster Hunter Abklatsch gespielt vielleicht? Abklatsch? Ja, es gibt mehrere. Es gibt ich mehrere nicht Monster mal einen. Hunter Klone. Nicht? Es gibt mehrere Monster Hunter Klone. Und zum Beispiel? Da gibt es zum Beispiel gibt es Tokiden. Das ist eine Art Monster Hunter, tatsächlich ziemlich stark genau aufgebaut. eigentlich, aber nichts, also schon ein bisschen was Eigenes. Es hat sehr viele Elemente von Monster Hunter, aber erstens, es hat tatsächlich Story. Werden auch banal, aber es hat Story. Die Monster sind halt Dämonen, die du jagen kannst, die du halt bekämpfen musst, und die Waffen sind fast alle gleich, nur halt mehr japanische angehaucht, wie zum Beispiel im Prinzip eine Todeskralle. Ich schwinge meine Kette, ich schwinge meine Kette hin und her. Tatsächlich, ja. Und ja, es ist okay, es ist cool. Ich habe beide Teile da, ich habe beide Teile gespielt, ich finde sie beide nicht schlecht. Es ist kein Monster Hunter, ist klar, aber es ist cool. Man kann sie spielen, tatsächlich. Dann gibt es noch Soul Sacrifice. Das gab es mal für die PSP. Das ist ein ziemlich mieser Abklatsch, eigentlich. Also finde ich jetzt, es gab es für die PS Vita, stimmt. Gab's das, es ist ein ziemlich krasser Abklatsch, aber es soll gut gewesen sein, aber für mich ist es ein ziemlicher Abklatsch eigentlich nur. Dann gab es noch God Eater, davon gibt es den zweiten Teil für den PC, mit samt Teil 1 mittlerweile. Auch wieder Monster Hunter mit Story, aber die Story ist ist wirklich. Und die Kämpfe sind nicht sonderlich fordernd, leider. Gut, da kann ich dir nicht sagen, ob es dran liegt, wenn man den Anime nicht kennt, ob es deswegen meh ist oder ob die Story insgesamt meh ist. Die Story ist insgesamt meh. Also ist wirklich nur, ja, es ist okay irgendwie, aber irgendwie auch ziemlich langweilig. Also es ist, naja, man kann spielen, wenn man es günstig kriegt, aber ansonsten, naja. Ich verstehe. Da gab es noch Freedom Wars für die Vita, was auch ein ziemlicher Abklatsch war eigentlich. War auch wieder, ja, besiege halt große Monster. Hey, schaut mal, wir sind sowas ähnliches wie Monster Hunter. Yay. Yay. Dann gab es noch Ragnarok Odyssey Ace. Auch wieder für die Vita. Die sind meistens echt nur für die Vita erschienen. Oder das auch für die PS3. Das war ziemlicher Crap. Tatsächlich. Das war absolut nicht gut. Das war ein richtiges Clown. Da gab's auch noch gibt's auch so eine Art MMO. Habe ich aber nicht angespielt. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Aber das ist auch ziemlich Monster Hunter-mäßig geklaut. Da gibt es auch noch ein Handyspiel, was ich auch nicht mehr weiß, wie es heißt. Aber auf jeden Fall, es gibt mehrere Klone. Aber mit denen ich tatsächlich am meisten Spaß hatte, war natürlich das Original, die originalen Monster Hunter-Spiele. Aber wie gesagt, das Einzige, was mich tatsächlich wirklich meinen Spaß hatte, war halt Tokiden Kiwami. Aber nur deswegen wird es ja auch geklont, weil Monster Hunter einfach klasse ist. Das stimmt, ja. Das ist allerdings sehr, sehr, sehr, sehr wahr. Ich kenne kein Spiel, das geklont wird, wenn es schlecht war. Ich glaube, das passiert nur ziemlich selten. Ja gut, möchtest du noch etwas zu Monster Hunter sagen? Großteil, lass mich kurz überlegen. Wir haben nämlich den Großteil schon alles angesprochen. Du hast die Dörfer erwähnt, die Dinge, ja. So, das Einzige, was zu sagen bleibt, man kann es eigentlich nicht in einem Satz beschreiben. Man muss es mal eine Stunde gespielt haben und dann erkennt man eigentlich alles, was wir jetzt gesagt haben. Das stimmt. Und jeder findet seinen persönlichen Lieblingspunkt in Monster Hunter. Ja, das ist allerdings wahr. Ich meine, die haben auch neue Waffen eingeführt mit einem der neuesten Teile, und zwar eine Gläfe. Das heißt, du kannst einen kleinen Käfer abschießen, kannst dich aber mit dieser Gläfe vom Boden abstoßen und in die Luft schwingen. Was halt auch sehr cool ist, weil seit den neuesten Teilen kann man die Monster auch reiten. Das heißt, man kann auf sie draufspringen, sich von da oben mit kleinen Dolchen ärgern, dass sie dann irgendwann umfallen. Was halt auch sehr, sehr cool ist. Und es gibt halt nichts Cooleres, wenn du es schaffst, auf ein riesengroßes Monster drauf zu springen. Und mittlerweile auch in World kannst du sogar auf mehrere Punkte auf das Monster springen. Und es von da aus zu behaken. Es ist halt so cool. Weil die Monster sind halt... Sie sind halt extrem riesig. Sind halt nicht so kleine Monster. Es gibt schon kleinere, aber sie sind halt wirklich, wirklich groß. Zum Beispiel in Portal the Third gab es einen Elderdrachen. Es war ein riesengroßer Drache. Riesig, riesig, nochmal abartig riesiger als riesig. Und er hat Tornados beschworen wie ein Irre. Gut, er sah aus wie eine. Wie hat einer der Streamer gesagt, das sieht aus wie eine riesengroße Ente. Aber da, den hast du halt besiegt und wenn du ihn besiegt hast, hast du halt eine der wohl coolsten Rüstungen gekriegt. Und wenn du den am Ende halt platt gemacht hast, war halt überall ging die, also überall war halt Regen und so weiter und dann ist das alles weggegangen, dann gab es einen coolen Sonnenaufgang. Es ist fantastisch. Jedes einzelne ist fantastisch und ich rede viel zu viel über Monster Hunter und lass dich überhaupt nicht reden. Du nimmst mir eigentlich auch die Worte aus dem Mund, aber man erkennt halt, glaube ich, dass du der Veteran bist und ich quasi nur der unwürdige Schüler, der nachfolgt. Na, du hast schon ordentlich drauf mit dem Hammer, das gebe ich dir zu. Aber nur der Hammer. Ich hätte es nicht geschafft, dass du schaffst, einen Ruffalos, der gerade wegfliegt, oder ein Wraithian, der gerade wegfliegt, mit einem Hammer aus dem Himmel zu holen. Hätte nicht gedacht, dass das jemand schafft, aber du hast es geschafft. Ja, und dann gib mir mal ein Schwert in die Hand. Gut, das zweihändige Schwert kriege ich jetzt auch langsam, aber Schusswaffen gehen bei mir gar nicht. Ja, die sind schwer zu meistern. Sind tricky. Also Schusswaffen, also es gibt mehrere Schusswaffen, wie zum Beispiel in dem neuen Teil gibt es auch eine Flinte, also ein Maschinengewehr tatsächlich. Es gibt Pfeil und Bogen. Die sind relativ, also sie sind schwer zu meistern, aber sie sind auch cool. Der Bogen zum Beispiel, den kannst du mit verschiedenen Sachen, also die Pfeile kannst du mit verschiedenen Giften zum Beispiel bestreuen. Also Gift tränken oder du kannst die Monster mit einschläfern. Es gibt halt, eigentlich ist für jeden was dabei. Wenn du zum Beispiel einer bist, der gerne charged und immer in eine Richtung rennt, unaufhaltsam und ruft Charge, dann wäre zum Beispiel die Lanze das Perfekte. Weil da rennst du nämlich mit einer riesengroßen Lanze einfach geradeaus auf das Monster zu. Ja, die habe ich auch mal probiert, aber mein Fall war sie wie immer nicht. Also meine Lieblingswaffen sind natürlich der Hammer, das Langschwert und die Glaive. Das sind halt meine Waffen, die ich grundsätzlich spiele. Ich bin natürlich auch bereit, gerne andere Waffen auszuprobieren. Mit dem Großschwert komme ich nicht so klar. Mit der Switch Axe absolut nicht. Mit den Bogen und so weiter. Ich bin kein Bogenmensch. Ich muss nah dran sein und den Leuten in die Schnauze hauen. Dann fühle ich mich wohl. Ja, die drei Waffen sind halt eigentlich meine Waffen, die ich am meisten benutze. Ja, meine drei sind Hammer, dann dieses Langschwert und halt die zwei Dolche. Oh, ja, okay. Ja, die... Ja, die sind mir zu schwach. Aber die haben ordentlichen Speed drauf und gerade wenn du mal auf so ein Monster drauf bist, dann kannst du das schön ärgern. Ja, stimmt. Aber du brauchst immer jemand dabei, der Schaden macht. Ja, das ist allerdings wahr, ja. Also, es ist halt. Es gibt ja auch eine winzig kleine Art von Heiler, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der ein Huntinghorn hat. Das heißt, derjenige hat einen riesengroßen Dudelsack zum Beispiel, mit dem er halt so Melodien spielt, mit dem er kann dir mehr Ausdauer geben, kann dich heilen, kann dir einen Schadensbonus geben, kann dir einen Rüstungsbonus geben. Also auch ganz cool. Aber auch schwer zu meistern, das Ding. Wobei ich mit ein paar Kumpels schon eine coole Aktion gemacht habe. Wir haben in der Monster Hunter World Beta haben wir einen einen Baroth gejagt. Dieses Viech ist ein Dinosaurier, so eine Art T-Rex mit breiten Schädel. Und das rollt sich im Matsch umher, um sich so eine Rüstung aufzubauen. Und wir haben es hingekriegt, dass ich und ein anderer hatten einen Hammer und der letzte hatte ein Huntinghorn. Er hat es eingeschläfert, wir haben es K.O. geschlagen, und da war es weg. Das war der kürzeste Kampf, den wir hier hatten, das war super. Ja, aber da musst du schon doch fast ein Ja, musst du eigentlich schon. Ja, also wir kennen uns halt, das heißt, wir spielen alles Monster Hunter seit Jahren. Ich will das auch noch erwähnen, es gibt ein Zeitlimit bei den Quests, die du machen musst. In der Beta waren es 20 Minuten bis 15, aber im eigentlichen Spiel sind es hauptsächlich 50 Minuten. Das heißt, du hast einen Haufen Zeit. Manchmal brauchst du tatsächlich fast 50 Minuten. Kommt drauf an, wie du dich anstellst. Und wie schnell du das Vieh findest. Ah, genau. Wie gesagt, da bin ich gespannt im neuen Teil, weil das wollen sie ja ein bisschen geändert haben. Zumindest habe ich das in der Mission mitgekriegt mit diesen Irrlichtern. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man das zukünftig auch so machen kann. Ja, ja, kann man. Das ist ein neues Feature. Kannst du, glaube ich, sogar ausschalten, so wie was. Und einfach automatisch so hingehen und uns das jagen oder suchen. Und früher war es ja so, dass du, wenn du siehst, oh verdammt, ich bin verletzt, ich gehe mal kurz in ein anderes Gebiet, Ladebalken. Alles klar, jetzt kann ich mich heilen, kann ich meine Waffe schärfen, kann ich meinen Hammer schärfen und dann zurück, Ladebalken. Alles klar, hier ist das Monster. Nee, das ist jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt eine Karte. Das heißt, das Monster kann dich verfolgen. Überall hin. Aber du das Monster halt auch. Richtig, das ist auch das Coole daran. Wie gesagt, ich liebe die Monster Hunter-Reihe. Jeder sollte Monster Hunter gespielt haben. Holt euch irgendein Monster Hunter. Es ist vollkommen egal welches. Glaubt mir, wenn ihr euch da reinfuchst, habt ihr unglaublich viel Spaß damit. Am besten holt ihr euch Monster Hunter World, weil es das aktuellste ist. Das ist allerdings wahr, ja. Das kommt in für uns 2 Tagen für die PlayStation 4. Für die Leute, die das hören, wird es vermutlich schon lange vorbei sein. Oder wenn ihr das auch gerade an dem Tag hört, wo es rauskommt, holt euch dieses verdammte Spiel. Es könnte auch eine PC-Version geben, das heißt, circa ein paar Monate später. Das heißt, man kann es dann auch auf PC spielen. Aber dennoch, holt es euch. Das Spiel wird super. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen kleinen Ausflug in mein Geschwafel über Monster Hunter mit meinem wenig geredeten Gast, Markus. Gastkommentator, der halt die wenigen Punkte erweitert hat und eine zweite Perspektive dazu gebracht hat. Ja, genau. Ich danke dir, Markus, dass du da warst. Gerne, immer wieder. Jawohl. Und ich wünsche euch was. Macht, was immer ihr wollt. Macht bloß nicht zu viel davon. Aber um Himmels Willen, spielt Monster Hunter. たくさん上手に焼けました。